sich nirgends schöner wohl als wie am deutschen Rhein. Der Rhein, der hat das Monopol für Wein und Mägdelein. Und Männer von besonderem Schlag mit Fröhlichkeit gepaart verbürgen schon seit Jahr und Tag des Rheines Eigenart. Wenn nicht der Wein so süffig wär, die Mägdelein so nett, und wenn es morgens nicht so schön, so wunderbar im Bett, was kümmert mich die Adrian, der Lido lässt mich kalt, für mich wächst hier der Malaya, hier ist mein Aufenthalt. Es gibt nur einen deutschen Rhein, hier lässt man Sorgen, Sorgen sein. Ich pfeif auf London und Paris, am Rhein, da ist mein Paradies. Wer nie entlang am Ufer fuhr der Burgenherrlichkeit, hat froh bewundert die Natur, der Fremde tut mir leid. Wenn sieben Berge grüßen dich und wenn die Lorelei im Rheinstrom widerspiegelt sich, dann Wanderer ist's vorbei. Hielst du am Rolandsbogen nicht mal 10 Minuten Rast, hast du dein halbes Leben, Freund, ganz sicherlich verpasst. Wer einmal in der Sommernacht bei Wein und Mägdelein in Rüdesheim hat zugebracht, der stimmt begeistert ein. Es gibt nur einen deutschen Rhein, hier lässt man Sorgen, Sorgen sein. Ich pfeif auf London und Paris, am Rhein, da ist mein Paradies. Ich pfeif auf London und Paris, am Rhein, da ist mein Paradies.